brauchen keine Prediger mit ihren hohlen Phrasen. Städten. Wir brauchen keine Junkie-Typen, die ins Verrecken. Schuld und Scham haben wir genug, doch dauert's nicht mehr lang. Denn in jeder Weiß der Republik droht der